Fünfte und letzte Stunde der Radionacht Rock, heute mit Karl Lippegaus. Ich möchte Ihnen weitere Aufnahmen der Gruppe Can vorstellen. Eine fünfstündige Radionacht über diese traditionsreiche Kölner Band, die von 1968 bis 1979 ihre große Zeit hatte. Du bist aufgefordert, kreativ zu sein. Ja. Dir muss was Neues einfallen. Na also. Du musst dir überlegen, was kann man machen. Na, du nimmst entweder mir das damit oder dagegen oder dafür. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ja, du bist, klar, du bist aufgefordert, kreativ zu sein. Aber und auf der anderen Seite bist du aufgefordert, ein Funktionär zu sein. So? Du musst dem System gehorchen. Ja, wenn im Sinne Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung bin ich völlig deiner Meinung. Nicht nur dieses, sondern es kommen noch ganz viele andere Punkte dazu. Und nicht nur Punkte, sondern auch Scheine musst du geben. Du musst dem System gehorchen. Und das System will, dass du möglichst viel gibst. Wenn du nicht viel gibst, dann wird das nicht so gern gesehen. Wenn du gar nichts geben kannst, weiß das System, du bist für dieses System nicht zu gebrauchen. Das stimmt nicht. Also ich will jetzt diesem System einen 750-Mark-Schein anliefern. Alles, egal wo man was macht, man macht es automatisch und muss auch. Es mit dem Rhythmus machen, der in der Luft liegt. Ja auch als einen Komponisten. Ich sehe mich ja eindeutig als eine Art klassischer Komponist. Nur habe ich anstelle des Notenpapiers und des Bleistifts das Tonbandgerät gesetzt. Aber ansonsten gehe ich damit genauso um wie ein Komponist mit Papier und Bleistift. Musik.

Collection, ein Meilenstein unter den collageartigen Suiten von Can, kollektiv improvisiert, dann in einem komplexen und komplizierten Schnittverfahren zum Stück hergestellt. 11 Minuten, 12 Sekunden Chain Reaction aus dem Album Soon Over Babaluma von 1974 mit Michael Caroli als Sänger und Gitarrist. Der Umgang mit Live-Elektronik kam von Karl-Heinz Stockhausen. Der Umgang mit Ringmodulatoren, erklärt Irmin Schmidt. Mein Alpha 77, der erste Synthesizer, mit dem man auf der Bühne live spontan spielen konnte, den erwarb ich unter Stockhausens Einfluss. Von John Cage lernten wir, dass die Klänge unserer Umwelt zur Musik gehören, vom Fluxus, wie wichtig spontane Aktionen sind. Man denke nur an die vielen kleinen Verrücktheiten, die wir uns für das Album Unlimited Edition leisteten. Ohne Fluxus wären wir dazu nicht gekommen. Transcendental Express, Juli 1975. Thank you. Schmidt Synthesizer und Michael Karoli an einer türkischen Saas im Juli 1975. Einige Monate vorher gab Irmin Schmidt dem französischen Rockmagazin Best ein Interview, in dem er sagte, wie wir die Stücke bauen. Nun, es ist alles eine Konstruktion mit mehreren Etagen. Zuerst wird eine gemeinsame Improvisation aufgenommen. Dann hört man sich das gemeinsam an. Man behält bestimmte Themen, Ideen für Rhythmen oder Akkordfolgen. Und auf der Basis dieser ersten Collage wird wieder improvisiert. Diese Operationen werden so lange wiederholt, bis alle mit dem Resultat zufrieden sind. Yeah. Ken als Quartett, Irmin Schmidt, Jackie Liebezeit, Holger Tschucker und Michael Karoli mit Vernal Equinox aus ihrem Album Landed von 1975. Ein sehr, sehr schnell gespieltes Stück, eingespielt am nagelneuen 16-Spur mit Mischpult. Für damalige Verhältnisse eine Novität. Holger Tschucker. Ich höre die über hunderte Male, wenn nicht sogar, also ich, manchmal denke ich, ich höre sie tausende Male an. Und wenn ich merke, dass, dass meine Aufmerksamkeit nachlässt, dann ist was faul an der Musik. Wenn sie mich nicht mehr packen, nicht mehr nach hunderten Male zu packen versteht, dann weiß ich, ich habe keine gute Arbeit abgeliefert. Sag mal, über die Zeit hingesehen habe ich 4 Jahre dran gesessen, ja, aber mit Unterbrechungen. Ich bin ja ein Musiker, der überhaupt keine Ideen hat. Ich kenne keine Ideen, die kommen immer erst so beim Mittagessen, würde ich sagen. Manchmal denke ich, in der Art, wie ich arbeite, das hat was mit Bach zu tun, wie der gearbeitet hat. Mich hat das sehr interessiert.